Wendelplatz in Prag. Es ist freilich an diesem Tag der Wehrmacht hier in der Hauptstadt Böhmens und Mähren nicht das Bild der Fahnen aus allen Fenstern von allen Dächern, wie wir es an solchen Tagen im Großdeutschen Reich gewöhnt sind. Der einzelne Gendarm muss allmählich Kühlung bekommen, auf einmal sich der deutschen Sprache wieder besinnt, die er ja auch kennt, und nun Auskünfte gibt, sich mit dem deutschen Soldaten unterhält und allmählich sich gewöhnt, sich verbunden fühlt mit diesem Feldgrau in den Straßen der Hauptstadt Böhmens und Mähren. Und es wird ein Tag kommen, da werden alle Tschechen überzeugt sein, dass mit dem Tage, als die deutsche Wehrmacht in Böhmen und Mähren einmarschierte und als der Führer auf der Burg den Erlass proklamierte über das Protektorat Böhmen und Mähren, dass an diesem Tage eine schönere, eine glücklichere Zeit für die beiden Volkstümer, das Volksdeutschtum und das Tschechentum in Böhmen und Mähren begann. Und nun zu den Bildern und die deutsche Wehrmacht in Prag. Die deutsche Wehrmacht als der friedliche Willensträger Adolf Hitler. Soeben hat die Turmuhr 8:30 angezeigt, den Beginn der Feierstunde. Und schon kommt der Musikzug der NS-Standarte Germania hier auf dem Weißen Platz gezogen. Wir hören die Kommandos, die beim Einzug der SS-Verfügungstruppe nun ertönen.